gehen, dass du alles haben musst, um ordentlich zu leben. Du brauchst es, du weißt es, du bist doch nicht blöd. Stehst du nur da, ohne das erste Gerät? Was du schon hast, haut kein vom Hocker. Greif in die Tasche und mach die Scheine locker. Du kannst alles haben, ich will sogar so weit gehen, dass du alles haben musst, um ordentlich zu leben. Du brauchst es, du weißt es, du bist doch nicht blöd. Stehst du nur da, ohne das neueste Gerät? Herzlich willkommen.